Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 539 an Schiller, Jena, 24. November 1798. Dieser viele Schnee, wenngleich das Barometer steigt, traktiert mich nicht zum Besten. Ich will daher zu Hause bleiben, bis der loderische Wagen mich zum Feenpalast der Literatur hinführt. Mein Familiengemälde der Kunstfreunde und Sammler geht recht gut vorwärts. Dienstagabend haben wir den Grund dazu gelegt, und es wäre wirklich lustig genug, wenn ich nächsten Dienstag damit aufwarten könnte. Wie geht es mit Ihrer Arbeit? Ich wünsche gar sehr, dass Sie darin vorschreiten mögen. Wollten Sie mir nicht die Geschichte der Atlanten schicken? So eine hypothetische Lektüre ist nach Tische nicht übel. Leben Sie recht wohl und beschließen fröhlich diese Woche. G.